Hallo und herzlich willkommen zum Ja oder Nein Podcast mit David und Roman. Ich verschlucke über die Wörter, wenn ich so schnell spreche. Hallo Roman, wie geht's dir? Servus, super. Ah, Weihnachten ist vorbei und? Mhm. Endlich. Endlich, ja. War eine ganz schön anstrengende Zeit, so viel fressen und so. Mhm, genau. Ja, ich habe gar nicht so viel gesoffen, wie ich wollte. Eigentlich nicht, dass ich so viel saufen vorhatte, aber manchmal läuft es ja rein. Aber leider nicht, kein Alkohol. Du? Das solltest du dir fürs neue Jahr vornehmen, mehr zu trinken. Ja, genau. Da sind wir eigentlich schon fast beim Thema. Ja, ja, heute geht es nämlich um das wunderbare Thema, passend zu Silvester, brauchen wir gute Vorsätze. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur Roman und mich, sondern natürlich auch dich und alle sonstigen Leute, die diesen wunderbaren, interessanten und comedyreichen Podcast anhören. Und alle anderen da draußen natürlich auch. Oh Gott, war das jetzt irgendwie wieder schleimig und schwammig. Roman, ja. Gute Vorsätze. Aber halt, bevor wir hier loslegen, dann erkläre ich nochmal schnell, wie es funktioniert für alle, die dazugekommen sind. Wobei ich nicht hoffe, dass so viele dazugekommen sind, sondern dass ihr Stammhörer seid, ist ja wohl klar. Aber dazu später zum Schluss nochmal. Roman und ich sitzen jetzt 15 Minuten zusammen und reden über ein Thema. Das heutige brauchen wir gute Vorsätze. Und 15 Minuten lang lassen wir uns darüber aus, über Pros und Kontras, Ja oder Neins. Und ganz zum Schluss ziehen wir für uns beide ein Fazit. Und du darfst für dich natürlich auch ein Fazit ziehen. Das war's in Kürze. Ich denke, jetzt können wir loslegen, oder? Der Timer geht. Der Timer ist bereit. Es geht los. Wunderbar. 15 Minuten. Brauchen wir gute Vorsätze. Ist jetzt kein schwieriges Thema. Nee, aber ich denke mir, wenn ich mir irgendwelche Vorsätze vornehme, ich halte mir eh nicht ein. Von also, dem her. Ich muss meine Liste anfangen, weil ich denke, bei so einem leichten Thema, das nicht so ganz schwermütig ist, kann man tatsächlich mit der Liste anfangen. Also ich schreibe nochmal hier Pro und Contra. Wieso nenne ich das eigentlich nicht Ja oder Nein, sondern Pro oder Contra? Das frage ich mich die ganze Zeit, aber ist ja egal. Stimmt. Also, dann machen wir anstatt Pro, machen wir diesmal einfach Ja. Mhm. So, und anstatt Contra machen wir hier einfach Nein. Dann passt das auch zum Podcast, weil sonst ist es ja alles nicht wirklich rotfadig. Du sagst, Nein hält man eh nicht ein. Genau. Hält man nicht ein. Ja, das stimmt. Gibt es denn Vorsätze? Hält man nicht ein. Ich und Schreiben wieder. So, hält man... Oder ungesunde Vorsätze, zum Beispiel wie mehr trinken. Also, wobei, ich weiß nicht, je nachdem fällt es einem ja leichter, ungesunde... Richtig. Ja, ungesunde Vorsätze fallen dir wahrscheinlich leichter, weil sie auch dann Spaß machen. Also, das muss man gleich mal bei Ja aufschreiben. Also, wenn es ungesunde Vorsätze sind. Was könnten denn, also jetzt außer Saufen, gesund, was könnte das denn sein? Also, welcher Lebenswandel ist jetzt nicht wirklich gesund und was würde man sich zu Silvester vornehmen? Mehr was? Besser als... Ich meine, ein guter Vorsatz. Es ist ja ein guter Vorsatz. Mhm. Was... Also das heißt ja eigentlich, er soll dir gut tun oder soll der anderen gut tun? Na, in erster Linie dir. Okay. Es geht ja um dich und nicht um jemand anders. Aber das ist doch ein lustiger Aspekt, dass, wenn man mal so die guten Vorsätze betrachtet, ne, öfter mal ins Fitnessstudio gehen, weniger rauchen, weniger saufen, das sind ja dann letztlich alles Einschränkungen, die dich ja letztlich gar nicht mehr gut Scheiße. Fühlen. Genau, die lassen dich ja gar nicht mehr gut fühlen. Ja. Warum nennt man das denn, also gute Vorsätze? Bullshit, gell? Also ein guter Vorsatz, bei dem ich mich wohler fühlen würde, wäre, ich möchte... Weniger zu arbeiten. Genau, weniger arbeiten. Ja, also weniger arbeiten, das ist gut. Weniger arbeiten und dafür aber... Mehr Geld verdienen. Mehr Geld verdienen. Ja, wenn das möglich wäre, das wäre natürlich super. Ist das jetzt die Hartz-IV-Kategorie irgendwie? Dass man sagt, okay, man kündigt den Job und arbeitet weniger. Man kriegt dafür nicht unbedingt mehr Geld. Das kommt darauf an, welchen Job man vorher hatte. Genau. So als keine Ahnung, Jugendlicher in Indien verdienst du bestimmt weniger als ein Hartz-IVer hier in Deutschland. Wahrscheinlich. Genau. Also sollte man wahrscheinlich vorjahres, das ist jetzt ein Tipp, ein Geheimtipp, geht schnell nach Indien, lasst euch einen anderen Pass geben, indem ihr 12 oder so seid, fangt an mit Kinderarbeit und wenn ihr dann zurückkommt vor Silvester und hier auf Hartz IV macht, dann verdient ihr mehr Geld. Also weniger Arbeit, mehr Geld, ist ganz klar. Ja. Mehr Geld. Die Frage ist ja eigentlich, ich muss mir das hier, brauchen wir gute Vorsätze? Ja? Brauchen wir gute Vorsätze? Weil wir sie eh nicht einhalten, nein. Das hatten wir ja schon, hält man nicht ein. Und wozu könnte denn ein guter Vorsatz führen, dass du dich besser fühlst? Also, ja, man fühlt sich besser. Mhm. Ne? Zum Beispiel Sport. Man fühlt sich durch Sport besser. Fitter. Aber das ist jetzt bei mir gar nicht so. Alter, wenn ich Sport mache, ich finde es voll ätzend. Das geht mir voll auf den Sack. Ich kann, also, ich weiß nicht, ich bin jetzt keine Kugel oder so, ja? Nein, bist aber, du nicht. Aber ich hasse Sport. Ich mag Sport auch nicht, aber... Weißt du, in erster Linie ist es so, ich gehe zum Sport und denke mir, boah, scheiße, ich habe so keinen Bock drauf. Aber danach, nach dem Sport, fühle ich mich immer besser. Also ich fühle mich da immer völlig ausgelaugt und am Arsch. Das hat für mich nichts mit Besserfühlen zu tun. Also für mich ist, also ganz klares Kontra ist für mich Sport. Sport. Ja, Sport gehört gar nicht dazu. Ah, okay, nee, passt ja. Brauchen wir gute Vorsätze, hält man nicht ein, Sport. Gut, brauchen wir gute Vorsätze. Man könnte öfter mal die Mutter besuchen gehen. Ja. Genau, also ja, wenn Mutter besuchen. Ja, Mutter besuchen. Wen könnte man noch besuchen? Man könnte mal... Was wäre denn ein guter Vorsatz zum Beispiel? Man könnte... Die Umwelt schonen. Ja, das ist sehr global. Kann man das einschränken? Nicht den ganzen Müll immer aus dem Fenster schmeißen, sondern tatsächlich mal zur Mülltonne tragen. Genau. Genau, also Müll zu Müll... Ja, genau. Müll in Tonne. Müll in Tonne. Was ein Kontra... Also zu brauchen wir gute Vorsätze. Wir brauchen definitiv keinen guten Vorsatz, wenn wir schon ein Elektroauto haben, dann müssen wir nämlich nicht auf Fahrrad umsteigen. Genau. Was? Das ist gut. Scheiße. Ich schreibe das jetzt einfach mal auf. Elektroauto, was auch immer da zum Schluss rauskommt. Also wenn wir Elektroautos fahren. Wir brauchen keine guten Vorsätze, wenn wir ohnehin schon sehr gute Menschen sind. Mhm. Also wenn wir zu... Hey. Aber kann man nicht noch ein besserer Mensch werden? Wenn wir Jesus sind. Aha. Also wenn du jetzt Jesus bist, brauchst du keine. Das schreibe ich hier. Definitiv verkannt. Ja, aber das hatten wir schon. Aber das ist jetzt der Link, verstehst du? Ich versuche einfach nur einen Link. Damit ist das Thema auch schon durch. Damit ist es, jeder, der sich jetzt fragt, was redet der da für einen Quatsch, der hört sich bitte den letzten Podcast an. Genau. Keine Ausreden anhören nachher. Aber erst nachher, nicht jetzt. Ja. So. Wenn man, zum Beispiel, braucht man, ein guter Vorsatz wäre doch, das nächste herrenlose Tier, das mir begegnet, nehme ich auf und gebe ihm ein Zuhause. Boah, das ist doch schön, das ist doch schön. Es muss ja auch ein bisschen Sterne regnen jetzt. Ja, wir sind ja an Silvester. Oh ja, warte mal, da habe ich was. Also Haustier. Und dieses Böllern kommt mir gerade so. Brauchen wir gute Vorsätze? Ich finde, also das ist jetzt persönlich Moral, ne? Ich finde, man sollte sich vornehmen, auch fürs nächste Jahr, gerne auch für dieses Jahr, keine Böller zu kaufen. Ja, das ist ein guter Vorsatz. Ja. Da mache ich mit. Okay, kein Böllern. Ich finde Böllern total scheiße. Ich finde Böllern total langweilig. Also früher hat es Spaß gemacht, als ich noch 12, 13 war, aber mittlerweile ist das einfach nur Bullshit. Aber die Leute laufen in die Geschäfte und kaufen sich für... Ja. Also jetzt erstmal ist es ein Riesenbetrag, der hier deutschlandweit und keine Ahnung weltweit für Silvesterkracher und so ausgegeben wird. Meine Güte, wenn die Leute Geld haben, sollen sie... Aber dann... Dieses einerseits so ein Spargedanke, das Thema kriegen wir bestimmt auch noch. Ja. Und dann auf der anderen Seite einfach Geld verbrennen. Raushauen für Scheiße. Verbrennen. So, ich könnte auch Münzen nehmen und die einfach aus dem Fenster schmeißen. Genau. So, kling, kling. Okay, die machen nicht so viel Lärm. Aber einen Lärm gibt's trotzdem. Also okay, auf jeden Fall. Nee, warte mal, dann ist ja der, brauchen wir gute Vorsätze, kein Böllern, das ist ja dann ein Ja. Ja, auf jeden Fall. Kein Böllern. So, was noch? Böllern ist scheiße. Sollten wir uns fürs nächste Jahr vornehmen, einen Baum zu pflanzen? Oh, das ist gut. Oh, ich komme hier mit voll den Baum, okay, Baumpflanzen. Dann kommt noch dazu ein Sohn zeugen, natürlich, brauchen wir auch, Sohn zeugen. Und bei Contra kommt Tochter zeugen. Sollen wir sparen? Das behandeln wir auch bestimmt bald. Warte mal, sparen. Sollten wir sparen? Mhm. Fürs nächste Jahr. Aber das ist dann wieder so eine Einschränkung. Oh, ich muss mehr auf mein Geld achten und so. Ja, und ich sag, nee, haus raus. Haus raus. Wenn du Geld, das ist nämlich auch so ein Punkt, ja? Wenn man an Sachen festhält, dann entwickelt sich aus denen nichts. Wenn du Kohle hast, also ich rede jetzt nicht von, wenn du ein Dispo hast, sondern wenn du Kohle tatsächlich hast im Plus, dann gib die aus. Ja, was willst du das sparen? Du weißt nicht, was morgen ist. Deswegen hier... brauchen wir gute Vorsätze? Nein, wenn es heißt Geld sparen. Genau. Geld sparen ist nicht. Ist Blödsinn, gib's aus. Und nochmal das Thema, nee, warte mal, auf Sparen kommen wir noch, deswegen lassen wir das mal. So, Zerstreuung suchen, weniger Fernsehen. Das wäre auch so ein... Weniger Punkt. Fernsehen? Oder ist das doof? Ja, naja. Also wir sammeln jetzt hier Vorschläge, ich merke gerade, wir sammeln Vorschläge für Vorsätze und zum Schluss sagen wir... Ob ja oder nein? Ob ja oder nein. Ob man so generell sagen kann, nee, das ist auf der Ja-Seite. Ja gut, okay, ich habe selber verstanden. Entschuldigung, ich muss nicht... Nachher wird es eh deine eigene Meinung, egal was da draufsteht. Ja, ist okay. So, was sagt denn die Zeit eigentlich? 6 Minuten. Ah, das ist super. Was? Wir sind gerade so ein bisschen bei der Hälfte. Jo. Wo waren wir denn? Also jetzt gerade bei einer Pause. Wir hatten eine kurze Pause. Ein kurzes Break, genau, jetzt geht's weiter. Öfter mal, wie wären das? Öfter mal Pause machen. Öfter mal Pause machen, ja, das ist gut. Also das ist auf jeden Fall ein Pro, ja genau. Das, was wir hier gerade gesehen haben, ne? Öfter mal Pause. Sollte man sich... Pause. Cool, David kann schreiben. Echt cool. Brauchen wir... Was könnte noch ein guter Vorsatz sein? Was haben wir denn alles? Ungesund, mehr Geld, fühlt man sich besser, Mutter besuchen, Müll in die Tonne... Mehr Spaß haben. Ja, das generell, das auf jeden Fall. Mehr Spaß, das ist mein Mega-Vorsatz. Ja. Mehr Spaß. Und bei da bezieht was? Sich mich ein, da bezieht sich mit ein, kein Geld zu sparen, sondern das Geld rauszuhauen, wenn man es hat. Und Party zu machen und zu saufen und alles andere. Ja, aber wir können doch gleich sagen, Wünsche erfüllen. Genau. Erfüll dir Wünsche. Genau. Was für Wünsche können das sein? Hast du einen Wunsch fürs neue Jahr? Genau. Ja. Was wären denn deine guten Vorsätze? Meine guten Vorsätze. Oder wenn wir gerade bei dem Punkt hier sind, was hättest du denn für einen Wunsch fürs neue Jahr? Den Weltfrieden, juhu! Okay, Roman macht also bei der nächsten Miss Germany-Wahl mit. Ja. Hast du schon dein Bikini? Nee, noch nicht. Nicht? Den hau ich mir dann fett raus aus meinem mega krass... verdienten Geld. War das jetzt der mit den Diamanten oder einfach nur der Grüne, der so ein bisschen... Der mit den Diamanten. Diamanten, okay. Der hat's raus. Okay, den muss ich bei Amazon noch auf die Liste machen. Mhm. Ihr könnt übrigens bald für Roman und uns, ja, einkaufen bei Amazon, aber dazu später. Ihr könnt auch gerne mal auf die Webseite gucken. www.jadoneinpodcast.de. So, sollte unsere... Warte mal. Ja, Vorsätze. Was hast denn du für einen guten Vorsatz? Ich habe mir als Ziel gesetzt, für den Ja- oder Nein-Podcast 10.000 Downloads zu kriegen. Das ist ein super Vorsatz. Ja. Also den habe ich auch. 10.000 Ja- oder Nein-Podcast Downloads innerhalb der nächsten 9 Monate jetzt, weil wir laufen ja jetzt schon fast 3? Nee. 3 Monate? Nee, ja. Weniger. Nee. Weniger. Ist egal. Also 10.000 bis September. Also auf jeden Fall Leute teilen und liken ohne Ende. Oh Gott, diese Eigenwerbung. Ja. Genau, wir müssen mehr Eigenwerbung machen. Das schreibe ich auch noch gleich hin. Eigenwerbung. Ja, das habe ich mir auch vorgenommen. Mehr Eigenwerbung zu machen, auch fürs Auflegen. Dadurch natürlich mehr Auftritte zu generieren und auch allgemein viel mehr Musik zu machen. Das ist jetzt gerade ein sehr gutes Thema, denn hier geht es um Zielsetzung. Ja. Einerseits gute Vorsätze sind ja okay, aber warum machen wir die denn? Also... Wenn wir das jetzt mal ein bisschen drehen, diese ganze Geschichte. Was soll denn aus so einem guten Vorsatz erwachsen? Ein Ziel. Genau. Für einen selber. Genau, das sind Ziele. Genau. Und was darf man aber dabei nicht außer Acht lassen? Also das ist jetzt mal so. Dass das für dich ist. Ja, erstens, das ist klar. Na gut, das ist sehr egoistisch auf der einen Seite, ja, aber auf der anderen Seite ist okay. Wir sind doch mal Egoisten. Ja, und man sollte, wenn man so einen guten Vorsatz hat, ne? Zum Beispiel jetzt, ich habe angegeben 10.000 Downloads, ja. Dann ist es ja natürlich erstmal ein Wunsch jetzt, oder ein Ziel. Jetzt muss man aber auch was dafür tun, genau, damit dieses Ziel erreicht wird. Aus diesem Ziel spalten sich ja nochmal 10.000 andere Punkte ab, die man erreichen müsste, damit das Ziel überhaupt erreichen kann. Genau, jeder einzelne. Und jetzt haben wir nur noch 9.999, weil du, der gerade zuhörst, du hast schon einen Download. Das ist cool, danke übrigens. Sehr cool. Top. Sehr cool. Das heißt, also man soll nicht vergessen, also falls sich jemand jetzt dazu berufen fühlt, gute Vorsätze fürs neue Jahr zu fassen, sollte er darüber nachdenken, dass es Zwischenschritte gibt, die zu diesem Ziel führen. Ja. Genau. Und je kleiner diese Zwischenschritte für einen selber gemacht, also wenn man ein großes Ziel hat, ist das okay, aber da muss man sich halt überlegen, was für Zwischenziele muss ich denn erreichen, um diesen großen Vorsatz in Wirklichkeit zu finden. Genau, das wäre vielleicht... leichter, die Frage so zu stellen, was muss ich erreichen, um die Ziele, die ich mir gestellt habe im neuen Jahr, überhaupt realisieren zu können. Genau, das ist super. Ja. Also dann sollte mir bei Ja auf jeden Fall hinschreiben, Zwischenziele definieren. Genau. Genau. Weil das macht es einem leichter, das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Also wenn man sich jetzt hier bei guten Vorsätzen zum Beispiel notieren würde, im Lotto zu gewinnen, dann gehört ein Schritt ganz, ganz, ganz krass dazu. Welcher ist das? Geld ausgeben. Ja, Lotto spielen. Ja? Genau. Ihr müsst auf jeden Fall Lotto spielen. Und ihr müsst auch Geld ausgeben, denn wenn ihr das Geld... Dazu müsste man das Geld überhaupt erst haben. Nee, das meine ich ja gerade. Wenn du jetzt Geld hast und seien es bloß 5 Euro ja. und du hast dann Geld, ja, du willst aber Geld haben, dann sagt das Schicksal, hey, wieso soll ich dir Geld geben? Du hast doch Geld. Ja. Das heißt, wenn ihr das Geld ausgibt, erst dann kann das Schicksal sagen, ah, der gibt Geld aus, dem gebe ich noch was, damit der mehr ausgeben kann. Aha. Verstehe ich, das ist mein Ansatz. Check. Voll geil. Voll geil. Voll geil. So, was haben wir denn hier noch? Brauchen wir gute Vorsätze? Nein. Bei Nein steht so wenig. Aber irgendwie finde ich, ja gut. Ist ja auch okay so. Ja. Wir kommen ja langsam zum Ziel und wissen, was gemeint ist und wissen, auf was wir uns konzentrieren müssen. Okay. Und zwar aufs große Ganze. Das stimmt, das große Ganze darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ja. Das große Ganze. Was wäre denn jetzt trotzdem noch ein Kontra für gute Vorsätze? Also wenn man ganz im Ernst, wenn man nicht dran glaubt. Genau, wenn man an sein gestecktes Ziel nicht glaubt. Genau, dann, wenn man nicht dran glaubt. Genau. So ist das ja auch oft mit dem Rauchen. Ne? Mhm. Du denkst, ja, ich höre auf mit dem Rauchen und am 1. Januar denkst du dir, scheiß hast du schon wieder die Fluppe im Gesicht. Ja. So sieht's aus. Aber, oder mit weniger trinken oder sonst was. Wobei, da kann man ja auch nochmal einen Tipp geben zur Selbsthilfe. Ja? Also wenn man jetzt versucht, zum Beispiel irgendein Verhalten zu ändern, dann kann man ja, dann möchte man eine Verhaltensänderung erreichen. Ja. Das ist aber jetzt, dumm ist nur, dass so ein Verhalten eben getriggert wird durch bestimmte andere, wie soll ich sagen, Alltagserlebnisse oder bestimmte Routinen. So, und jetzt ist halt die Frage, wie kann ich tatsächlich nachhaltig zu einer Verhaltensänderung bei mir selber beitragen, die mich dahin führen? Schwierig. Ja, eigentlich nicht schwierig. Man muss, und das ist auch kleine Schritte zum Ziel, ja. Man, zum Beispiel, womit ich angefangen habe, jedes Mal nach dem Duschen. Oh, die Zeit ist um. Was, die echt? Die Zeit ist um. Ich höre gar keinen Ton. Das Handy bimmelt. Es ist leider auf lautlos. Nee, ein bisschen habe ich es gehört. Aber es hat gebimmelt, Tatsache. Ja, die Zeit ist um. So. Das war jetzt nicht so schwer. Aber wir haben ein klares Ja, würde ich mal sagen. Also, bevor ich jetzt zum großen Ja oder Nein, brauchen wir gute Vorsätze komme, unser kleines Fazit. Mhm. So, Roman. Raus. Roman, nee, du. Ja gut, dann fange ich an. Ja, man sollte auf jeden Fall sich gute Vorsätze nehmen und ein Ziel stecken, das man erreichen will. Dadurch kleinere Ziele definieren. Finde ich, auf jeden Fall. Okay, also du meinst, gute Vorsätze sind okay. Yes. Ja, also ich finde auch, dass gute Vorsätze zu Silvester eine gute Sache sind, denn sie helfen dir dabei, einen neuen Fokus zu setzen. Ja. Wenn du dir einen neuen Fokus setzt, dann nicht zu viele. Ich will keine Anzahl nennen, aber 3. Ja, das ist eine gute Zahl. Genau, 3 ist eine gute Zahl. Und dann überleg dir eine Strategie, und das ist dann die Zwischenzielgeschichte, wie du zu diesem Ziel kommst, wie du deinen guten Vorsatz in die Tat umsetzen kannst. Genau, weil du wirst dich ja auch irgendwie weiterentwickeln. Und je einfacher deine Ziele sind, desto ein desto schnelleres und besseres Erfolgserlebnis hast du. Damn. So, und jetzt nochmal die... lass mir nochmal alles Revue passieren. Brauchen wir gute Vorsätze? Du brauchst auf jeden Fall gute Vorsätze. Wenn du ungesund lebst, weniger Geld für mehr Arbeit willst, wenn du dich besser fühlen willst, was? Wenn du deine Mutter besuchen willst, wenn du wenn du dich entscheidest, den Müll endlich mal in die Tonne zu werfen, wenn du du solltest keine Böller kaufen, du solltest den Baum furzen, was? Nee, Pflanzen, du solltest, was? Sohn zeugen, genau, öfter mal Pause machen, mehr Spaß haben, Wünsche erfüllen, Weltfrieden, 10.000 Hörer für deinen Podcast, wer weiß. Oder warte, was? Darf ich dich unterbrechen? Sorry. Wenn wir schon bei Bäumen sind, ne, dann kauft man sich halt eine Tanne im Topf und pflanzt sie dann später irgendwo ein. Ist doch geil. Das lasse ich ja Schlusswort stehen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein böllerfreies Silvester mit tollen Vorsätzen und Zielen für das nächste Jahr. Und teilt bitte diesen Podcast auf Facebook, sofern ihr einen Link gekriegt habt. Besucht uns auf unserer Webpage und lasst doch mal einen Kommentar bei Facebook da. Haben wir wieder was gelernt und bis zum nächsten Jahr, würde ich sagen. Ciao, tschö, bum, bum, bum. Tsch.